Regie: Theodor Steiner. Verehrte Hörer, wir brachten Ihnen vor 8 Tagen den ersten Teil des Hörspiels. Wir wollen uns zusammen noch einmal daran erinnern. An der Ostküste Borneos in Sambir, an der Flussmündung des Pantai, lebte als einziger Weißer der alte Holländer Almayer. Seinen Reichtum als Händler hatte er schon seit Jahren verloren. Seine Hoffnungen wurden langsam eine nach der anderen erstickt, wie Bäume von tropischen Schlingpflanzen erstickt werden. Nur seine Tochter Nina war ihm geblieben, die ihm seine malaiische Frau geboren hatte, und seine fantastische Hoffnung auf sagenhafte Goldschätze im Innern der Insel. Eintönig spulen sich die Tage ab in dieser menschenfernen Wildnis, in die nur zuweilen eine holländische Fregatte kam mit Almayers Freund, dem Kapitän Ford. Das war der einzige Weiße, mit dem Almayer sprechen konnte, denn die Eingeborenen verachtete er, den Raja Lakamba, den Herrscher Sambiers, mit seinem Einflüsterer Babalatchi, den dicken und reichen Händler Abdullah und schließlich seine eigene malaiische Frau. Eines Tages aber war Dain Maroola gekommen, der Sohn des unabhängigen Raja von Bali, um Schießpulver über Almayer einzukaufen. Ein Handel, den die Holländer mit schwerer Strafe bedrohten. Almayer ließ sich in dieses dunkle Geschäft ein, von dem bald jeder der Eingeborenen am Ufer des Pantai wusste. Und über etwas anderes wurde noch geredet. Der junge Dain hatte Liebe gefasst zu Nina, der Halbbluttochter Almayers. Sie, die ihr Vater zu einer Europäerin machen wollte, traf sich heimlich mit dem Sohn des Rajas und wollte ihn nicht mehr verlassen. Dains Fregatte aber mit dem Schießpulver wurde von den Holländern gekapert. Es war Verrat im Spiel. Und der junge Malaie floh nach Sambia. Hier wollte er sich im Schutz des Raja Lakamba vor den Holländern verbergen, die ihn verfolgten. Bevor er aber in die Wälder flüchtet, will er noch einmal Nina sehen. Es war eine schwarze, gewittrige Nacht und der Pantai trat über die Ufer. Am Morgen fanden Eingeborene einen Leichnam am Fluss. Sie erkannten in dem blutigen, von Treibholz verstümmelten Körper Dain Maroola. Almayers Hoffnungen, schnell zu Geld zu kommen, sein Traum von einem prächtigen Haus in Amsterdam, der wieder aufgeflackert war, all diese Bilder und Gedanken verflüchtigten sich im hellen Licht des Morgens, an dem die holländische Polizeifregatte in die Mündung des Pantai einfuhr. Dain Maroola wurde von den Holländern gesucht und Almayer muss die Offiziere empfangen. Radio Frankfurt bringt heute den 2. Teil des Hörspiels Das Haus des himmlischen Entzückens von Edmund Wolff nach dem Roman Almayers Wahn von Josef Conrad. Die Hauptrollen und ihre Sprecher: Kapitän Ford, Wilhelm Kürten, Kaspar Almayer, Otto Rowell, seine Frau, Frenze Roloff, Nina, die Tochter Almayers, Nina Fischer. Musik: Winfried Zillig. Regie: Theodor Steiner. Almayer und Nina standen auf der Veranda, während die holländische Fregatte langsam in Sicht glitt und draußen auf dem Strom vor Anker ging. Aber Almayer saß nur wie in einem Traum, betäubt von dem Schlag, den er vor so kurzem erlebt hatte, und betäubt vom Branntwein, sah er immer nur ein Bild vor sich, das Bild der verstümmelten, blutigen Leiche, der Leiche Dain Maroolas, die jetzt irgendwo in seiner Stockade lag. Er starrte auf den Strom hinaus, aber er sah kaum, wie eine Barkasse klargemacht und bemannt wurde. Er merkte kaum, dass er auf seinen Landungssteg zusteuerte. Vater, du musst ihnen entgegengehen. Ich kann ihm ja. Es ist zu Ende. Sie kommen hierher. Du hast Dain Maroola Pulver verkauft. Bestimmt haben sie es entdeckt. Dain ist tot. Alles ist zu Ende. Nie werde ich den goldenen Berg finden. Nie werde ich von hier fortkommen. Nie werde ich mit dir in Amsterdam leben. Du musst ihnen entgegengehen. Du musst freundlich sein. Du darfst sie nicht merken lassen, dass du schuldig bist. Zu Ende. Alles zu Ende. Sie werden dich nach Batavia schleppen und vor Gericht stellen. Wach auf, Vater, wach auf! Wien, Herr Almayer? Vater! Ja. Ja, ich bin Almayer. Können sich die Männer in ihrer Stockade aufhalten? Ja, verfügen Sie nur. Verfügen Sie über alles. Verfügen Sie nur. Mein Herr Almayer, ich habe die Ehre, mich vorzustellen. Van Bohnenkamp. Oetzinger. Ich freue mich, Sie bei mir zu begrüßen, meine Herren. Es kommt so selten vor, dass wir hier weiße Gesichter sehen. Das ist hier meine Tochter Nina. Angenehm. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie meinen Männern eine Kochhütte anweisen könnten. Ich werde hinuntergehen. Darf ich hoffen, dass Sie mein armes Mahl mit mir teilen werden, Herr Kapitän? Sie und Leutnant Oetzinger? Ich muss Sie leider darauf aufmerksam machen, dass... Sie können doch nicht ablehnen. Nina sorgt dafür, geh. Ja, Vater. Ich habe nämlich so selten Gelegenheit, meinesgleichen Gastfreundschaft zu erweisen. Die Malaien sind keine Gesellschaft für unseresgleichen. Schurken. Alle Malaien sind Schurken. Ja, setzen Sie sich doch, meine Herren. Gin? Nein, danke. Es ist zu früh für mich. Ja, ich glaube, wir sollten zuerst unser Geschäft erledigen. Naja, aber die Herren haben wohl nichts dagegen, dass ich mir ein Glas... Ja, ich weiß ja nicht, seit wann Sie in Asien sind, aber man lernt das hier. Es gibt keine besondere Tageszeit für Gin. Jede Tageszeit ist die beste. Ja... Ich glaube, ich bin der einzige weiße Siedler in Ostborneo. Ein einsames Leben, meine Herren. Die Hölle. Zigarre? Danke. Sie wissen ohne Zweifel, warum wir da sind. Oh, das kann wohl nicht sehr Ernstes sein. Hm? Sehr ernst. Und wenn Sie darin verwickelt sind, sehr gefährlich für Sie, mein Herr Almayer. Oh, es tut mir leid. Tut mir leid, dass wir... Aber es wird wohl keine so hochnotpeinliche Sache sein, was? Der Versuch, 40 Mann in die Luft zu sprengen, ist nicht gerade ein Grund zum Lachen. Was in die Luft sprengen? Ich weiß nichts davon. Wer hat es getan? Ein Mann, mit dem Sie hier in Verbindung standen. Dein Maroola. Das war jedenfalls der Name, unter dem es sich hier ausgab. Seine Brick war mit Pulver geladen. Und Sie, mein Herr Almayer, Sie haben ihm das Pulver verkauft. Ich weiß nichts davon. Ich habe ihm nichts verkauft. Ja, wie haben Sie von diesem deinen Marola und seiner Brücke erfahren? Ein arabischer Händler aus Sambia hat vor 2 Monaten Informationen nach Batavia geschickt. Ah, Abdullah. Ach, das ist ein arabischer Halsabschneider. Der hat noch nie ein wahres Wort gesprochen. Es hat keinen Zweck zu leugnen. Wir haben deinen Marolas Brick in der Mündung erwartet. Als er uns sichtete, lief er mit seiner Brick auf einen Felsen auf. Und seine Männer entkamen in Booten, bevor wir die Brick kapern konnten. Als unsere Boote sich der Brick näherten, ging sie plötzlich mit einer gewaltigen Explosion in die Luft. Eines unserer Boote kenterte und 2 Matrosen kamen ums Leben. Das ist das Ergebnis Ihrer Spekulation, mein Herr Almayer. Haben Sie noch immer Lust, darüber zu lachen? Was wollen Sie von mir? Was sind Ihre Absichten? Was Ihre Person betrifft, so müssen wir noch Anweisungen abwarten. Uns kommt es vor allem darauf an, diesen Dein Marola in die Hände zu kriegen. Ich verstehe nicht. Wir haben guten Grund anzunehmen, dass sich Dein Marola hier in Sambia verbirgt. Wissen Sie, wo er ist? Denken Sie an Ihre eigene Lage, mein Herr Almayer. Wenn Sie uns sagen, wo er ist, kann die Sache für Sie noch gut ausgehen. Wo ist dein Marola? Und wenn Sie ihn fangen, was werden Sie mit ihm machen? Das ist keine Antwort. Sie haben sich gegen das Gesetz vergangen, mein Herr Almayer. Und ich kann Ihnen nur raten, an Ihre eigene Haut zu denken. Gut. Gut, meine Herren. Ich werde Ihnen den Mann ausliefern. Gehen wir. Aber nicht so schnell, meine Herren. Nach dem Essen. Nach dem Essen soll sie den Mann haben. Mein Herr Almayer. Sie scheinen noch immer nicht zu begreifen, wie ernst der Fall ist. Der Mann ist ein Verbrecher, er muss hängen. Ja, und während wir essen, wird er entkommen. Jeder in Sambia weiß, dass wir da sind. In diesem Augenblick ist er gewiss schon wieder auf der Flucht. Meine Herren, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass Dan Marola nicht entfliehen wird. Ich weiß, wo er ist. Und er wird sich nicht fortrühren. Nein, er wird sich nicht vom Fleck rühren. Wir werden Sie zur Verantwortung ziehen, wenn er entkommt. Aber ohne Sie können wir nichts tun. Nach dem Essen, meine Herren, nach dem Essen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Dein Marula wartet auf uns. Und er rührt sich nicht vom Fleck. Zur gleichen Zeit lag die Leiche unter einem weißen Tuch in Almayers Stockade. Und zur gleichen Zeit kauerte der einäugige Babalatschi im Audienzsaal des Rajas zu Füßen seines Herrn und verriet ihm, was Almayer nicht ahnte. Warum sollte ich lügen, Olakamba? Ich sage dir, dass Dain Maroola lebt. Nicht seine Leiche liegt dort unter einem weißen Tuch. Wer ist der Tote? Einer von den Männern Dain Maroolas. Als Dain dich gestern Nacht verließ, Oraya, wartete dieser Mann auf ihn im Kanu. Mit ihm ruderte er hinüber zu Almayers Haus. Das Kanu kenterte im Treibholz, und Dain hielt den verwundeten Mann über Wasser und schwamm mit ihm ans Ufer. Er ließ ihn in den Büschen am Ufer und ging hinauf zum Haus, um Nina zu suchen und die alte Frau. Als er mit den Frauen zurückkam zum Ufer, erkannten sie, dass das Herz dieses Mannes nicht mehr schlug. Da sprach die alte Frau, und Dain dachte, dass sie weise Worte sprach. Er zog den Ring von seinem Finger und steckte ihn an den Finger des Toten. Dann nahm er seinen Sarong und kleidete damit den Toten, der keine Kleider mehr brauchte. Das alles taten sie, um alle Augen zu täuschen, so dass niemand Dain verraten könnte, wenn die weißen Männer kämen. Das alles taten sie nach dem Wort der alten Frau. Ja, sie hat die Weisheit des Teufels. Sie schleppten den Toten zum Wasser, wo viele Stämme angeschwemmt waren, und sie nahmen einen schweren Stein und zerschmetterten das Antlitz des Toten, sodass das Antlitz nichts mehr verraten konnte. Und sie stießen den Toten ins Wasser unter die Stämme. So fand ihn Mahamat Banya am Morgen. Hatte die alte Frau die Wahrheit selbst gestanden? Die alte Frau schrie und klagte, Dain Maroola ist tot. Alle glaubten es. Nur ich hatte meine Zweifel. Und ich sprach zu der alten Frau. Da gestand sie die Wahrheit. Und sie flehte ich an, Oraya, Dain zu retten. Wo ist er? Er hält sich verborgen in der Waldlichtung des Bauern Bulangi. Die Tochter des weißen Mannes ruderte mit ihm noch in der Nacht zu Bulangis Haus. Sie sagte es mir selbst. Sie sprach ganz offen zu mir, denn sie hat weißes Blut und kennt keine Scham. Sie wartete auf ihn in der Nacht. Dann erschien er in der Finsternis und fiel ihr zu Füßen, erschöpft bis auf den Tod. In ihren Armen brachte sie ihn zurück zum Leben und mit ihrem eigenen Atem flößte sie ihm Atem ein. Das sagte sie mir und blickte mir dabei in die Augen, so wie ich dich jetzt anblicke, Oraya. Denn sie ist wie eine weiße Frau und kennt keine Scham. Er darf nicht in die Hände der Orang Blanda fallen. Sonst wird er verraten, dass ich gestattet habe, ihm Pulver zu verkaufen. Aber wenn er getötet werden kann in aller Stille, dann ist es gut, dass er stirbt. Nein, Tuan, die Gefahr ist zu groß. Vergiss nicht, diese Frau, Nina, sie ist halb weiß und lässt sich nicht zähmen. Wenn Dain stirbt, wird sie uns anklagen. Wir dürfen es nicht wagen. Um unserer eigenen Sicherheit willen müssen wir Dain helfen. Er muss aus Sambir fliehen und wir müssen ihm helfen. Wäre er nie nach Sambir gekommen. Schaff ihn fort, so gut es geht. Ich bin krank, Babalatschi, krank vor Sorge. Eine unserer Praus ist in der südlichen Mündung des Stroms. Wir können Dain heute Nacht in einem Kanu dorthin bringen und unser Schiff soll mit ihm nach Amapam segeln zu seinem Vater, dem Anok Agong von Bali. Dann wirst du großen Ruhm ernten, Olakamba, und großen Lohn in mächtiger Freundschaft. Almayer wird gewiss den Offizieren die Leiche als Dahins Leiche ausliefern. Und die törichten weißen Männer werden sagen, das ist sehr gut, lasst wieder Frieden im Lande herrschen. Und so wird die Sorge von deinem Herzen genommen sein, Oraya. Wahr, wahr. Geh, Papalatschi, geh, tue, wie du sagst. Aber du wirst ein Kriegskanu senden müssen, bemannt mit starken Männern. Denn dahin wird nicht freiwillig gehen ohne das Mädchen. Wir werden ihn mit Gewalt fortschleppen müssen. Warum soll sie nicht mit ihm gehen? Denk an ihren Vater, Tuan. Lieber wird er sie töten, als sie mit dahin gehen lassen. Ich bin krank, Papalatschi. Krank vor Sorge. Rufe die Männer, schlage den Gong, wähle die Stärksten, schaff ihn fort aus Sambia. Nur bewahre mich vor dem Zorn des weißen Raja in Batavia. Und wenn es vollbracht ist, wirst du mich großmütig belohnen, O Lakamba, denn du hast keinen treueren Diener. Auf der Veranda saßen Almayer und Nina den holländischen Offizieren gegenüber. Die Sonne ging unter, aber noch immer wollte sich Almayer nicht vom Tisch erheben. Nur verschwommen sah er die Gesichter seiner Gäste und davor und dahinter und überall die Leiche. Dain Maroolas Leiche. Das Ende. Das Ende aller seiner Hoffnungen. Nun, Glas, meine Herren. Almayer, wir können nicht länger warten. Ach, was geht mich die Regierung an? Ich soll kein Pulver verkaufen, sagt die Regierung. Ich soll ein treuer holländischer Bürger sein, sagt die Regierung. Aber was tut die Regierung, um mir zu helfen, meine Herren? Mir, einem weißen Mann? Was hat die Regierung je getan? Hat sie mich je geschützt gegen diese Hunde, diesen Lakamba und diesen Abdullah? Hier gibt's keine Regierung. Hier ist der weise Mann verloren. Stehen Sie auf, Almayer. Sie haben genug getrunken. Aber warum redet ihr dann über Loyalität und Skrupeln? Warum soll ich Skrupeln haben? Ich hab Geld gebraucht und ich hab dafür Pulver gegeben. Und wenn's der Regierung nicht passt, dann soll sich die Regierung aufhängen. Wie konnte ich wissen, dass zwei Männer dabei verrecken würden? Zwei? Nur zwei? Wie? Sagten Sie nur zwei? Ja, nur. Was sind zwei Weiße? Ich hasse euch. Ich hasse eure Gesichter. Ich hasse eure Stimmen. Ach, Vater, schick diese Männer weg. Ich kann es nicht länger ertragen. Führe sie zu deinem Marola. Das ist eine merkwürdige Gastfreundschaft, die uns hier erwiesen wird. Der alte betrunken und die Tochter verrückt. Almayer, wenn Sie uns nicht augenblicklich den Mann ausliefern, lasse ich Sie in Ihrem eigenen Haus verhaften und aufs Schiff bringen. Verhaften? Aufs Schiff bringen? Seit 20 Jahren versuche ich, von diesem verdammten Luftfahrt zu kommen. Und es gelingt mir nicht. Es wird mir nie gelingen. Verstehen Sie? Niemals. Lieutenant Oetzinger, lassen Sie unten antreten. Sind Sie bereit, Almayer? Folgen Sie mir, meine Herren, aber vorsichtig. Die Stufen sind verfault. Alles ist verfault. Wohin führen Sie uns? Brauchen wir die Boote? Nein, wir brauchen ein Grab. Ach, Sie wissen ja nicht, was Sie reden. Ein Grab, sage ich, ein Loch in der Erde. Kommen Sie nur. Kommen Sie aber vorsichtig, vorsichtig. Der Mann ist gefährlich. Wohin führt er uns? Nur noch ein paar Schritte. So. Da. Da ist er. Wo? Gestatten Sie mir, ich will nur das Tuch wegziehen, damit Sie ihn genau sehen können. Da. Das ist dein Marola? Tut mir leid, dass ich Ihnen die Ware nicht in einem besseren Zustand liefern kann. Tja, der Mann ist tot. Eiskalt. Eiskalt, dein Marola. Und hängen können Sie ihn auch nicht. Es wird den Herrn aufgefallen sein, dass kein Kopf da ist und nicht viel von seinem Hals. Wer beweist uns, dass diese Leiche dein Marola ist? Fragen Sie jeden im Dorf. Glauben Sie, dass das wahr ist? Vielleicht, aber auch wenn es nicht wahr ist, was können wir tun? Alle werden lügen und wir können nicht die ganze Insel durchsuchen. Sie werden zugeben, meine Herren, ich habe mein Wort gehalten. Erst eine Hoffnung, dann eine andere. Und das war die letzte. Jetzt gibt's keine Hoffnung mehr. Sie glauben, es ist nur ein Toter da. So tot wie der hier bin ich auch, mindestens so tot. Aber warum hängen Sie mich denn nicht an seiner Stelle? Wird mir ein Vergnügen sein, meine Herren. Ein reines Vergnügen. Die Sonne versank hinter den Bäumen. Nur auf dem Strom lag noch ihre lichte Glut. Die Luft war schwer und kalt im Abendwind. Almayer wandte sich ab und schleppte sich zur Veranda zurück. Röchelnd vor Erschöpfung und Zorn sank er auf eine Bank. Dann schlossen sich seine Augen und mit einem tiefen Seufzer schlief er ein. Die Offiziere begannen die Untersuchung des Vorfalls. Babalatschi, Mamat, der die Leiche gefunden hatte, und viele andere wurden bis in die späten Abendstunden vernommen. Hinter dem Haus, wo ihr Kanu lag, wartete Nina auf die tiefe Finsternis der Nacht. Und mit ihr wartete ihre Mutter. Bald ist es Zeit. Ich werde nie zurückkommen, Mutter. Nein, du wirst eine große Rani sein. Ich war eine Sklavin. Und du wirst eine Königin sein. Aber vergiss nie die Kraft der Männer und ihre Schwächen. Zittere vor seinem Zorn und lass ihn deine Furcht sehen im Licht des Tages. Aber im Herzen kannst du über ihn lachen. Denn wenn die Sonne untergeht, ist er dein Sklave. Ein Sklave? Er? Der Herr meines Lebens. Du kennst ihn nicht, Mutter. Du sprichst wie eine weise Frau. Was weißt du vom Zorn der Männer und von ihrer Liebe? Warum sagst du das? Wenn ich weiß wäre, würde ich hier sein, bereit zu ihm zu gehen? Noch ist es Zeit. Ich will ins Haus zurückgehen. Noch einmal das Gesicht meines Vaters sehen. Nein! Er schläft den Schlaf der Betrunkenen. Wenn du zurückgehst, wird er aufwachen. Nein, er soll dich nie wiedersehen. Als der furchtbare alte Mann dich von mir fortnahm und nach Singapur schickte... Das ist so lange her. Du warst zu klein, du hast es vergessen. Aber ich habe es nicht vergessen. Ich wollte noch einmal dein Gesicht sehen. Nein, sagte er, du musst zu den Weißen nach Singapur. Ich habe dich weinen gehört und bin in den Strom gesprungen. Damals warst du seine Tochter. Heute bist du meine Tochter. Nie wieder wirst du dieses Haus zurückkehren. Nie. Nie. Lass mich. Was habe ich mit deinem Hass und mit deiner Rache zu tun? Nicht einen Schritt. Lass mich gehen. Siehst du die Lichter dort drüben? Dort sitzen die weißen Männer. Zornig, weil sie den Mann nicht finden können, den du liebst. Wenn du zum Haus zurückgehst, werde ich schreien. Schreien, dass dein Marola lebt. Schreien, dass er im Bungalis Lichtung wartet. Wartet auf dich und das Leben. Oder auf die Oranglanda und den Tod. Er ist mein Vater. Nur noch einmal. Vergiss dein altes Leben. Vergiss. Vergiss, dass du jemals ein weißes Gesicht gesehen hast. Vergiss ihre Worte, vergiss ihre Gedanken, vergiss ihre Freundschaft und ihre Verachtung. Vergiss ihre vielen Götter. Kind, warum willst du an das Vergangene denken, wenn ein Krieger und Fürst auf dich wartet, bereit sein Leben für dein Lächeln zu geben? Und werde ich dich je wiedersehen, Mutter? Nee. Es ist mein Schicksal, hier zu sterben. Du wirst in einer anderen Welt leben, in Macht und Glanz. Doch wenn ich höre, dass weise Männer von den Inseln vertrieben werden, dann werde ich wissen, dass du lebst und an mich denkst. Ich werde immer daran denken. Aber was ist meine Macht? Was kann ich tun? Lass ihn nicht zu lang in deine Augen blicken. Lass seinen Kopf nicht zu lang in deinem Schoß liegen. Sag ihm, dass Männer kämpfen müssen, bevor sie ruhen. Und wenn er zögert, gib ihm den Griss und sende ihn zur Schlacht, wie es die Frau eines großen Prinzen tun muss, wenn die Feinde nahe sind. Und noch eins, Nina. In späteren Jahren wird er andere Frauen kennen. Nein, dann könnte ich nicht leben. Er wird andere Frauen wollen. Ich sag dir das, weil du weißes Blut hast und nicht weißt, dass es so ist. Aber lass ihn nie deinen Zorn sehen. Nie den Schmerz, der dir am Herzen zehren wird. Begegne ihm mit Freude in den Augen und Weisheit auf den Lippen. Denn zu dir wird er sich wenden in Trauer und in Zweifel. Und solange er auf viele Frauen blicken wird, hab keine Sorge. Aber wenn es nur eine ist, nur eine, mit der er dich vergisst. Sprich nicht so, Mutter. Dieser einen, Nina. Dieser einen Frau zeigt keine Gnade. Nimm das Ruder, Nina. Er hat lange genug gewartet und du musst bei ihm sein, bevor der Mond aufgeht. Denk daran, Nina. Keine Gnade. Und wenn du töten musst, töte mit fester Hand. Mit aller Kraft stieß sie das leichte Boot hinaus in den Strom. Und als sie sich von den Knien aufrichtete, sah sie es nicht mehr. Das Kanu schien sich plötzlich in dem weißen Nebel aufgelöst zu haben, der über dem Pantai schwebte. Die alte Frau ging zurück zu ihrer Hütte, wo ihr Gold und Silber in der Truhe war. Auch für sie war die Stunde des Aufbruchs gekommen. Sie wusste, dass sie den Zorn Almayers nicht überleben würde, wenn er das Verschwinden Ninas entdeckte. Und sie war entschlossen, Zuflucht im Hause des Raja Lakamba zu suchen, der eine alte Frau und Freundin, die mit Gold und Silber kam, nicht abweisen würde. Aber kaum hatte sie den Sklaven befohlen, ihre Truhe zu einem Kanu zu tragen, kaum war auch sie verschwunden, als in den ersten Strahlen des Mondlichts sich ein Schatten aus der Bananenplantage hervorstahl, über den menschenleeren Hof glitt und auf der Veranda niederkauerte. Almayer schlief, stöhnte, er hörte eine Stimme. Immer wieder hörte er eine Stimme, die Stimme eines Mädchens. Es musste ein Traum sein. Er öffnete die Augen. In dem stählernen Licht des Mondes stand ein Mädchen vor ihm, ihre Arme flehend zu ihm ausgestreckt. Schlief er noch? War es ein Phantom? Wer bist du? Ich bin Tamina, Bulangis Sklavin. Kennst du mich nicht, Duan? Ich bin Tamina. Was suchst du hier in der Nacht? Und warum bist du nicht in deinem Vorhang, wo die Frauen schlafen? Es sind keine Frauen in deinem Haus, Duan. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Ich habe lange zu dir gesprochen. Ja, ich habe geschlafen. Weißt du nicht, wann ein Mann schläft und wann er wach ist? Aber warum sagst du, dass keine Frauen in meinem Haus sind? Memnina ist fort, zu dein Marola. Was sagst du? Dein Marola ist im Grab. Dein Marola lebt und wartet auf sie in Bulangis Lichtung. Sie haben dich betrogen, Tuan. Und wenn du dich rächen willst, musst du eilen. Heute Morgen habe ich dein Marolas Stimme gehört vor Bulangis Haus. Die Stimme eines anderen Mannes, nicht ich deines. Ich habe dein Marolas Stimme nur einmal vorher gehört. Nur einmal. Auf seinem Schiff, als ich Kuchen verkaufte. Da sprach er zu mir und sah mich an. Nie wieder hat er mich angesehen, nie wieder zu mir gesprochen. Aber, Tuan, ich hätte seine Stimme erkannt aus allen Stimmen, denn sie ist mit mir gegangen durch die Tage und die Nächte. Nur einmal hat er mich angesehen. Das war, bevor er Memnina gesehen hat. Und seitdem hat er mich nie wieder angesehen. Räche dich, Tuan, räche dich! Nina? Was redest du von Nina? Warte nicht, Tuan, warte nicht! Sie ist auf dem Weg zu ihm. Ich habe sie oft gesehen, Memnina und dein Marola im Kanu auf dem Strom, unter den Büschen am Ufer. So lag sie bei ihm, wie ich bei ihm liegen wollte. Tamina, wenn du leben willst... Schlag mich, Duan, töte mich! Nur glaube mir. Heute Morgen habe ich auch ihre Stimme gehört. Memninas Stimme. Und ich habe gehört, wie sie mit Bulangi gesprochen haben, dass er ihn verbergen soll. Nein, nein, das ist nicht wahr. Und ich bin ihr gefolgt. Den ganzen Tag. Ich musste. Ich bin hier im hohen Gras gelegen und unter den Bananen. Ich habe gesehen, wie sie mit dir und den weißen Männern vor dem Toten gestanden ist und gesagt hat, es ist dein Marola. Aber sie hat gewusst, dass dein Marola auf sie wartet in Bulangis Lichtung. Und ich habe gehört, wie sie von ihrer Mutter Abschied genommen hat. Nicht mehr! Sie wollte nur einmal zu dir zurückkehren, um dein Gesicht zu sehen, aber Mem Almayer hat es ihr verboten. Ich glaub dir nicht. Wer hat dich hergeschickt, mich zu foltern? Du lügst. Du lügst! Mach ein Ende mit mir! Ich will nicht leben! Jetzt ist sie schon bei ihm. Nina. Nina. Nina. Nina! Nina! Nina! Nina! Nina. Nina. Nina. Zur gleichen Zeit murmelte auch Dain Maroola den Namen Ninas. In der schattenlosen, mondbeschienenen Lichtung, ausgestreckt neben dem glimmenden Feuer, sah er klein und verloren aus. Er setzte sich auf und fachte das Feuer an. Immer wieder sagte er sich, dass sie kommen würde. Und die Gewissheit erfüllte ihn mit einem großen Frieden. Nina. Nina. Nina. Plötzlich saß er angespannt da. Die Frösche hatten zu quaken aufgehört. Irgendetwas Fremdes und Bedrohliches musste sie gestört haben. Dann hörte er ein leises, knirschendes Geräusch, dann vom Ufer des Pantai her das Knacken trockener Äste. Irgendwer war ans Land gekommen. War es Nina? Oder hatte ihn Lakamba an die Holländer verraten? Er wartete. Irgendetwas schimmerte in den Büschen am Ufer. Eine weiße Gestalt löste sich aus dem Schatten los und schien in dem fahlen Licht auf ihn zuzuschweben. Er stand still. Seine Freude war so groß, dass es ihm fast die Sinne nahm. Sie schritt schnell auf ihn zu und wie ein Mensch, der von einer gefährlichen Höhe springt, warf sie mit einer plötzlichen Bewegung ihre Arme um seinen Hals. Dain, Nina! Hast du gezweifelt, dass ich kommen werde? Ich habe nicht gezweifelt. Aber die Nacht ist so langsam vergangen. Nur noch wenige Stunden. Ja, bald wird der Tag anbrechen. Wir werden nicht mehr in dem Wald sein, der wieder tot ist. Wir werden auf dem großen blauen Meer sein, das wie das Leben ist. Lakambas Kanu muss bald kommen. Und dann wirst du mein Land sehen, wo es keine finsteren Wälder und schmutzigen Ströme gibt. Wo von den Reisterrassen die klaren Bäche herabrollen zum Meer. Und das Meer ist überall mit seiner großen Stimme. Als Kind habe ich immer gehofft, dass das Meer mir sein Geheimnis verraten wird. Ich habe auf seine Stimme gehorcht, wenn sie freundlich klang und zornig. Ich habe auf sein Antlitz gestarrt. Niemals dasselbe und immer gleich verlockend. Aber die Tiefen bleiben für ewig unberührt. Kalt und grausam und voll von der Weisheit zerstörten Lebens. Das Meer ist wie eine Frau, Nina. Das Meer ist wie das Herz einer Frau. Aber Männern, die keine Furcht kennen, o Herr meines Lebens, solchen Männern bleibt das Meer immer treu. Die Nacht ist halb vergangen. Babalatschi sollte schon da sein. Es ist Zeit, wir haben einen weiten Weg vor uns und der schnellste Kanu ist langsamer als eine Kugel. Er wird hier sein, bevor der Mond hinter die Wolken versinkt. Still. Ja, ich habe es auch gehört. Vom Wasser her. Nur ein Alligator. Je dunkler die Nacht ist, desto besser für uns. Dann können wir in der Mitte des Stromes rudern, wo die Strömung am stärksten ist. Aber wenn er zu spät kommt, müssen wir durch die kleinen Kanäle fahren, wo das schlafende Wasser unseren Ruder nicht hilft. Dain, das war kein Alligator. Hörst du nicht? Am Ufer. Dort, bei den Büschen. Jemand kommt an Land. Ja, ja. Das kann nicht Babalatschi sein. Babalatschi wollte in einem großen Kriegskanu kommen. Wer dort an Land will, will nicht so laut sein. Da. Es ist nur ein einzelner Mann. Steh hinter mir, Nina. Wenn er ein Freund ist, soll er willkommen sein. Wenn er ein Feind ist, dann wirst du ihn sterben sehen. Steht er still? Ich kann nicht sehen. Wenn der Mond wiederkommt. Und wenn er ein Feind ist? Der Wind treibt die Wolken schnell vorbei. Ehe er 50 Schritt macht, werden wir ihn im Mondlicht sehen. Jetzt! Dort. Er kommt auf uns zu. Steh still, wer immer du bist, und nenn deinen Namen! Er kommt auf uns zu. Das ist kein Malai. Er hat eine Pistole in der Hand. Nina! Vater! Bin ich ein wildes Tier, Tuan Almayer, dass du mich im Dunkeln überfallen willst, den Tod in der Hand! Werf Äste auf das Feuer, Nina, damit ich meinen weißen Freund besser sehen kann. Lass die Waffe fallen, Tuan Almayer, lass sie fallen! Komm hier nicht zu nahe, Teufel! Lass die Waffe fallen! Dain! Dain! Deine Hand hat gezittert, Tuan Almayer. Wer töten will, darf nicht zittern. Lass die Pistole fallen! So. Sie ist in meiner Hand sicherer als in deiner. Und am sichersten, wenn ich sie ins Wasser werfe, wo nur die Fische mit ihr spielen können. So. Und jetzt können wir sprechen, Tuan. Nina, komm zu mir. Nina, ich bin hier. Dein Vater. Komm zu mir, komm zurück mit mir. Und wir wollen nie wieder daran denken. Ja, vergessen. Vergessen wie einen entsetzlichen Traum. Nina, antwortest du nicht? Antwortest du mir nicht? Sprich zu ihm. Nie wieder wird er deine Stimme hören, die für ihn süß ist. Aber für mich mein ganzes Leben. Nina, weißt du eigentlich, was du tust? Weißt du, was dein Schicksal sein wird, wenn du mit ihm gehst? Hast du kein Mitleid mit dir selbst? Weißt du, dass er zuerst mit dir spielen wird und dann dich verachten, dich erniedrigen, dich zur Sklave machen wird irgendeiner anderen Frau? Hörst du das, dein? Ist das wahr? Es ist die Lüge eines weißen Mannes. Nina, ich schwöre beim Himmel und bei der Erde. Ich habe dir meine Seele gegeben für immer. Ich atme mit deinem Atem. Ich sehe mit deinen Augen. Ich denke mit deinem Geist. Und ich nehme dich an mein Herz für immer. Du Dieb! Nein, Tuan, auch das ist nicht wahr. Sie kam aus freiem Willen. Ich habe nichts mehr getan, als ihr meine Liebe zu zeigen. Sie hat den Schrei meines Herzens gehört und ist gekommen. Und die Mitgift habe ich dem Weib gegeben, das du deine Frau nennst. Was haben sie dir bloß getan, deine Mutter und dieser Mann? Was hat dich verführt, dich diesen Wilden auszuliefern? Er ist doch ein Wilder, du musst den Verstand verloren haben. Hast du die Lehren so vieler Jahre vergessen? Nein. Ich erinnere mich an alles. Verachtung für Verachtung, Hass für Hass. Ich gehöre nicht zu deiner Rasse. Du fragst, warum ich gehe? Und ich frage dich, warum ich bleiben soll. Was du fragst, warum du bleiben sollst? Du hast mir gestern gesagt, dass ich deine Liebe zu mir nicht begreife. Du hast recht gehabt. Es gibt keine Menschen, die einander begreifen. Man begreift immer nur sich selbst. Du wolltest, dass ich deine Träume träumen soll, ein Leben unter Weißen. Aber ich hörte nie deine Stimme, immer nur meine eigene. Dann kam dieser Mann und alles wurde still. Ich hörte nur noch das Flüstern seiner Liebe. Du nennst ihn einen Wilden? Wie nennst du meine Mutter, deine Frau? Nina, nimm deine Augen von meinem Gesicht. Und unsere Stimmen, seine und meine, sprachen bald wie aus einem Herzen mit einer Süßigkeit, die nur wir verstanden. Du hast mir von Geld gesprochen, aber ich hörte nur den Gesang der Liebe und erst da begann ich zu leben. Ich liebe dich nicht weniger als zuvor, Vater. Aber ich werde ihn nicht verlassen, denn ohne ihn kann ich nicht leben. Wenn du nicht sofort mit mir kommst zu meinem Kanu, wo Ali auf mich wartet, so werde ich nach Sambia zurückkehren und die holländischen Offiziere benachrichtigen. Ihr könnt von dieser Lichtung nicht entfliehen. Mein Kanu ist da. Nicht mehr, ich hab's in den Strom hinausgestoßen. Wenn die Holländer deinen in die Hände kriegen, so werden sie ihn aufhängen. Also komm. Rühr sie nicht an, diese Frau gehört mir. Ich werde nicht mit dir kommen. Wenn er stirbt, so werde auch ich sterben. Nein, du wirst nicht sterben. Du wirst weiterleben und weiter lügen und weiter betrügen, bis ein anderer Landstreicher kommt und wieder den Gesang der Liebe anstimmt. Entschließ dich. Soll ich Ali rufen? Soll ich ihm befehlen, die Holländer zu holen? Ruf ihn doch! Nicht einmal deinen eigenen Landsleuten kannst du die Treue halten. Vor ein paar Tagen hast du noch Pulver zu ihrer Vernichtung gekauft und jetzt willst du den Mann vernichten, den du gestern deinen Freund genannt hast. Oh, dein! Anstatt Leben bringe ich dir Tod. Ich kann ihn töten, bevor ein Laut seine Lippen verlässt. Babalatschi kann nicht mehr weit sein. Nein! Töte mich, dann wird er dich vielleicht gehen lassen. Du kommst mit mir oder hängt, wirst du gehorchen. Tuan, das Kriegskanu! Herr Babalatschi, hier! Schnell dahin, Marola! Die Holländer sind auf dem Weg zur Lichtung. Bulangis Sklavin hat alles verraten. Willst du gehen und mir meine Tochter lassen, ja? Dann geh, geh schnell. Nein, keine Menschen werde ich diese Frau lassen. Dann töte mich und flieh! Wir werden uns nie trennen. Kommst du dahin, Marola? Wir können nicht warten. Nicht ohne sie! Dann stirb dahin, Marola. Ich will hier nicht den Holländern begegnen. Babalatschi, bleib, warte! Zu spät. Sie sind schon umgekehrt. Nina, willst du gar kein Mitleid mit mir haben? Nichts kann ihn und mich trennen. Du musst uns den Holländern nicht mehr verraten. Bald werden sie uns hier finden. Aber auch sie werden uns nicht trennen. Ich werde dir niemals verzeihen, Nina. Niemals. Und selbst wenn du jetzt sagen würdest, dass du mit mir gehen willst, so würde die Erinnerung an diese Nacht auch mein ganzes Leben vergiften. Ich muss versuchen zu vergessen. Ich habe keine Tochter. In meinem Haus hat ein Mädchen gelebt, ein Mischling. Sie ist verschwunden. Was kümmert's mich wohin? Komm dahin. Ich selbst werde dich und diese Frau zu der Insel in der Mündung des Stroms rudern. Kommt. Vater. Zu wem sprichst du und wen nennst du so? Hier, Tuan. Hier ist das Kanu. Hier. Unter den Büschen. Spring du zuerst. So. Jetzt du dahin. Dort hinter den Bäumen. Das Feuer in der Lichtung. Still, Tuan. Still. Ich höre Stimmen. Die Holländer. Taminas Stimme, die Sklavin Bulangis. Sie können uns hier nicht sehen. Dort müsst ihr landen. Alle bereit, ans Land zu springen. Er ist allein und unbewaffnet. Ruder aus! Er ist nicht beim Feuer. Los, durchsucht die Lichtung. Stoß ab, Ali. Zu spät! Ai, ai. Er ist entflohen. Zu spät. Als der Himmel sich am Rande des Meeres rötete, landeten sie auf der kleinen Insel in der südlichen Mündung des Pantai. Sie setzten sich auf den Sand und warteten auf das Boot, das Dain und Nina zu der Dschunke La Cambas bringen sollte. Niemand sprach ein Wort. Dain und Nina hockten Seite an Seite und blickten hinaus auf die grenzenlose Bläue, die wellenlos und kristallen schimmerte wie der Himmel selbst. Auch Ahlmeier blickte auf das Meer, aber auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck, als wäre es ohne Leben. Leidenschaft, Reue, Schmerz, Hoffnung, Zorn, alles schien fortgewischt durch die Hand des Schicksals, als hätte dieser letzte Schlag sein Leben beendet. In dem Zusammenbruch all seiner Gefühle, in dem Chaos all seiner Gedanken, wusste er nur noch eines: er durfte ihr nie verzeihen. Und er musste sie ganz vergessen. Das war er sich selbst schuldig. So schien ihm, das war er seiner Rasse schuldig, ja dem Weltall selbst. Ihr nie verzeihen. Sie ganz vergessen. Aber dahinter flüsterte noch eine andere Stimme, verräterisch und verlockend. Warum ihr nicht verzeihen? Warum sie nicht ans Herz drücken? Scham und Schmerz und Zorn vergessen und mit ihr gehen, ihr folgen. Da erschien auf dem Wasser ein schwarzer Punkt und wurde größer und näherte sich rasch der Insel, das Boot von der Dschunke. Dort ist das Boot. Komm, mein Leben, mein Glück. Vater, kannst du nicht vergessen? Kannst du nicht mit uns kommen? Ich werde dir nie verzeihen. Du sagst das, weil du mich liebst. Und wenn du mich noch so sehr vergessen willst, du wirst mich nie vergessen. Leb wohl. Dein. Wenn du Mitleid mit mir hast, nimm diese Frau fort von mir. Ahlmeier stand ganz gerade da, als Dain und Nina in das Boot stiegen, als das Boot wieder abstieß, immer kleiner wurde und schließlich verschwand. Er stand noch immer aufrecht da, als weit draußen über der Bläue des Meeres das gelbe Dreieck eines Segels erstrahlte, langsam von Klippe zu Klippe glitt, bis es die letzte Landzunge hinter sich ließ und in einem letzten Aufschimmern über dem offenen Meer erglänzte. In einem Nu erlosch das Segel und die Dschunke verschwand im Schatten des steilen Landes, das geduldig und einsam aus der Öde des Wassers emporragte. Nun, da sie fort war, blieb ihm nur noch übrig zu vergessen. Und er hatte das seltsame Gefühl, dass diese Aufgabe des Vergessens ordentlich und systematisch besorgt werden müsse. Vor den Augen seines Dieners Ali kniete er nieder und kroch über den Sand dem Wasser zu, wobei er mit den Händen jede Spur von Ninas Schritten auslöschte. Über jedem Abdruck ihrer Füße häufte er Sand auf und errichtete so eine Reihe von winzigen Gräbern bis zum Wasser. Jedes Mal, wenn ich in den Pantai einlief, war es dasselbe Bild. Zuerst begrüßten uns die Affen, die Papageien, dann die Stimmen vom Ufer und schließlich lagen die Häuser und Hütten von Sambia vor uns. Nichts änderte sich da. Der Reiher La Kamba wurde immer dicker, der Araber Abdullah wurde immer reicher. Sonst änderte sich gar nichts. Nur Almayers Haus stand nicht mehr da. Er hat es mit eigenen Händen niedergebrannt. Denn er wollte ja, er musste vergessen. Mit der Zeit schoss Gras aus der rauchgeschwärzten Erde und bald erinnerte nichts mehr an das Haus, das seine frühen Hoffnungen beherbergt hatte, seine närrischen Träume von einer reichen und glorreichen Zukunft, sein Erwachen und seine Verzweiflung. Er selbst war in ein anderes Haus gezogen, das er einst in besseren Zeiten begonnen und nie vollendet hatte. Und das teilte er mit seinem Diener Ali und mit dem Chinesen Yim Eng, der ihn die Kunst lehrte, zu vergessen im Opium. Jedes Mal, wenn ich zu ihm kam, lag er da auf dem Boden. Sein Kopf ruhte auf einem hölzernen Polster. Seine Haut war gelb, seine Augen halb geschlossen. Mit seinem ausdruckslosen Gesicht und seinen starren Pupillen sah er wie eine Puppe aus. Eine zerbrochene Puppe, die man da in die Ecke geworfen hatte. Einmal kam ich zu ihm. Er wandte langsam seinen Kopf. Ich wusste nicht, ob er mich sah. Fort. Ich kann nicht vergessen. Nicht vergessen? Ich wünschte, ich könnte dasselbe von mir sagen. Ich werde immer vergesslicher. Altersschwäche wahrscheinlich. Geh, geh. Ich will dir nie verzeihen. Und morgen... Morgen werde ich vergessen. Ich bin ein starker Mann. Stark wie ein Felsen. Stark wie ein Felsen. Fort werde ich morgen vergessen. Morgen werden Sie vergessen. Ich war in Sambia, als er starb. Er lag still da in dem zärtlichen Licht des frühen Morgens. Der einzige weiße Mann an der Ostküste Borneos war tot. Die Erlösung war auf seinem Gesicht geschrieben. Sein Gesicht bezeugte vor dem wolkenlosen Himmel, dass ihm, der da lag, vergönnt gewesen war, zu vergessen, bevor er starb. Ich ging zurück zu meinem Schiff und blickte hinüber zu dem Haus, in dem der Tote lag und über dem schon vor Monaten Yim Eng ein rotes Seidenband befestigt hatte. Ein Band mit chinesischen Schriftzeichen, die sagten: Das Haus des himmlischen Entzückens. Und als ich Sambia verließ, als die Häuser und Hütten schon hinter den Bäumen versanken, sah ich noch immer über dem Haus, in dem der Tote lag, das Band mit diesen Zeichen. Radio Frankfurt brachte heute den Schluss des zweiteiligen Hörspiels »Das Haus des himmlischen Entzückens« von Edmund Wolff nach dem Roman »Ahlmeyers Wahn« von Josef Conrad. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher waren Kapitän Fort, Wilhelm Kürten, Kaspar Ahlmeyer, Otto Rowell, Lingard, Paul Schuch, Abdullah, Christian Schmieder, Nina, Nina Fischer, Mutter, Frenze Roloff, Dain, Hermann Nielsen, Babalatschi, Heinz Stöver, Lakamba, Fritz Rasp, Mamat, Herbert Ebelt, Leutnant van Bonkamp, Kurt Glass und Tamina, Julia Costa und viele andere. Musik Winfried Zillig. Regieassistent Matthias Neumann. Ton Eugen Knapp. Schnitt Edith Eichhorn. Regie Theodor Steiner.